Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Kinder können etwas, worum viele Erwachsene mühsam ringen. Im Augenblick leben und annehmen, was ist. Sie analysieren und beurteilen nicht die Verhältnisse, in die sie hineingeboren wurden. Sie nutzen ihre Fantasie, um eigene Erklärungen zu finden, sich zu trösten, zu schützen oder um zu wachsen. Von einem Jungen in den Armutsvierteln der 20er Jahre in Buenos Aires handelt unser Hörspiel heute. Barbara Liebster hat den Roman »Das böse Spielzeug« von Roberto Arlt für das Hörspiel bearbeitet. Dieser Journalist, Erzähler und Dramatiker war ein Kind des frühen 20. Jahrhunderts auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Er wurde im Jahr 1900 geboren und starb schon mit 42 Jahren nach einem Herzinfarkt. Bekannt in Deutschland ist sein Roman »Die sieben Irren«. Eine Hörspielfassung entstand vor ein paar Jahren für den Norddeutschen Rundfunk und eben »Das böse Spielzeug«. Dieses Buch erschien im Jahr 1926. 80 Jahre später war der Roman in Deutschland wieder zu kaufen. Es ist ein Entwicklungsroman. Roberto Arlt erzählt heftig, manchmal sprunghaft, unverbunden. Das Hörspiel folgt diesem starken literarischen Text auf seine Weise. Hören Sie in der Hauptrolle den jungen Schauspieler Sabine Tambrea. Das böse Spielzeug. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Roberto Arlt. Aus dem Spanischen von Elke Wehr. Hörspielbearbeitung Barbara Liebster. Als ich 14 Jahre alt war, lernte ich an einem Sommertag im schäbigen Kramladen des Viertels Enrique Irzubeta kennen. Haben wir uns schon irgendwo gesehen? Ich bin Silvio Astier. Der mit der Kanone? Meinen Glückwunsch. Danke. Der Knecht der Molkerei hat mir gesagt, die ging los wie eine Krupp. Meine Kanone, die ich aus einem Eisenrohr und mehreren Pfund Blei gebaut hatte, führte den Nachbarsjungen meine geistige Überlegenheit vor Augen. Sie war wunderschön. Wir richteten sie auf den Wassertank einer Tischlerei. Ich näherte der Zündschnur ein Streichholz und dann hüllte uns plötzlich eine schreckliche Explosion in eine ekelhafte Wolke aus weißem Rauch. Uns war, als hätten wir in diesem Augenblick einen neuen Kontinent entdeckt. Sie müssen Enrique der Fälscher sein. Genau. Wenn Sie wissenschaftliche Angaben für Ihre Sachen brauchen. Ich habe eine Sammlung von Zeitschriften, die kann ich Ihnen leihen. Ich brauchte einen Gefährten und das war Enrique Irzubeta. Wir fassten den Beschluss, einen Club der Diebe zu gründen, dessen einzige Mitglieder vorerst wir beide waren. Und unsere Karriere damit beginnen zu lassen, dass wir unbewohnte Häuser ausraubten. Wir arbeiteten unter dem Antrieb einer Art schmerzhafter Heiterkeit mit einem angstvollen Knoten im Hals und mit der Geschwindigkeit von Verwandlungskünstlern auf der Bühne. In unseren Händen saß eine unglaubliche Behendigkeit und in der Pupille die Schnelligkeit des Raubvogels. Ein gewisser Lucio schloss sich uns an, ein schmächtiger Trottel, bleich vom vielen Masturbieren und mit einer Gaunervisage, deren Anblick zum Lachen reizte. Und dann kam jene letzte unheilvolle Nacht. Wir versuchten nichts Geringeres, als die Bibliothek einer Schule auszurauben. Hast du den Revolver? Ja. Ziehen wir die Handschuhe ab, Jay. Hier lang. Die Eisenstange. Gib her. Lass mich mal. So. So. Was mag in dem Korb sein? Glühbirnen. Wir packen sie ein. Lucio kann sie schon mitnehmen. Komm. Ganz schön gerissen von Enrique, findest du nicht? Mich allein als Köder loszuschicken? Red keinen Blödsinn. Es gefällt mir nicht. Nimm den Revolver und bewach den Zugang zur Treppe. Aber unten. Wir machen uns an die Arbeit. Und wer wickelt die Glühbirnen ein? Mach dir keine Sorgen. Mach die Taschenlampe an. Majestätische Vitrinen gaben der Düsternis einen strengen, würdevollen Anstrich. Und hinter den Glasscheiben, auf den Buchrücken aus Leder, Leinen und Pappe, schimmerten die verschnörkelten Verzierungen und die goldenen Lettern. Die Goldberge. Das ist ein vergriffenes Buch. Dafür bekommst du überall 10 Pesos. Entwicklung der Materie. Le Bon. Das reserviere ich für mich. Infinitesimalrechnung. Das ist höhere Mathematik. Das muss teuer sein. Charles Baudelaire. Sein Leben. Sieht aus wie eine Biografie. Ist nichts wert. Es sind Verse. Ich bete dich an wie das Gewölbe der Nacht, o Gefäß der Trauer. Große Stimme wacht. Ich greife an, ich klettere und bestürme, wie ein Leichnam anfällt das Gewürme. Tsch, weißt du, dass das wunderschön ist? Ich nehme es mit nach Hause. Gut. Also, während ich Bücher einpacke, kümmere du dich um die Glühbirnen. Da kommt ein Mann! Mach das Licht aus! Wer kann das sein? Er kommt näher. Enrique. Enrique. Das ist ein Säufer. Wenn er kommt, machen wir ihn unschädlich. Glück gehabt. Und was machen wir jetzt? Was schon? Uns davon machen. Ein toller Coup. Gleich morgen verkloppen wir alles. Wie viele Glühbirnen haben wir? 30. Oh, toll. Und Bücher? 27. Für jeden neuen. Ich bin etwa auf 70 Pesos gekommen. Wie spät hast du es, Lucho? Es muss 3 Uhr sein. Gib mir den Revolver. Ich gehe. Ich gehe auch. Wird uns auch kein Bulle über den Weg laufen? Nein. Von hier bis nach Hause gibt's keine. Und wir verloren uns im Dunkel der Straßen. Ohne ein Wort. Mit finsterer Miene und hängenden Schultern. Die Polizei ist mir gefolgt. Die Polizei! Die Polizei! Mach zu! Sie verfolgen mich! Mach zu, Silvio! Was ist los, Silvio? Was ist los? Nichts, Mama! Sei ruhig! Enrique hatte Streit. Und die Bücher? Die sind Enrique runtergefallen. Es ist nichts Schlimmes. Was ist passiert? Als ich in die Sudamerika einbiege, sehe ich, dass mich im Licht einer Laterne ein Polizist anschaut. Ich bin stehen geblieben und er hat mir zugerufen, was tragen Sie da? Ich bin wie der Teufel davongeschossen, versteht sich. Ich hatte ihn schon abgeschüttelt, als ich einen anderen höre, einen Berittenen. Der mir auf den Fersen war, der hat gepfiffen. Da bin ich hergerannt. Stell dir vor, die kriegen dich. Dann lochen die uns beide ein. Also? Die Sache ist sonnenklar. Den Unfug lassen, sonst sind wir dran. Der Club löst sich also auf. Er stellt seine Tätigkeiten für unbestimmte Zeit ein. Bist du traurig, Enrique? Du gibst auf, klar. Es ist eben nicht allen gegeben. Aber ich mache weiter, auch wenn du mich allein lässt. Wir sind umgezogen. Ich habe Enrique aus den Augen verloren und eine bittere, elende Finsternis hat sich allmählich meiner Tage bemächtigt. Ich bin 15. Silvio, du musst arbeiten gehen. Du musst arbeiten, verstehst du? Du wolltest nicht zur Schule gehen und ich kann dich nicht ernähren. Sie bewegt kaum die Lippen, die schmal sind wie 2 dünne Sperrholzbretter. Sie verbirgt die Hände in den Falten des schwarzen Schals, der ihren schmalen Oberkörper mit den hängenden Schultern umhüllt. Du musst arbeiten, Silvio. Arbeiten? Als was denn arbeiten? Soll ich mir die Arbeit fabrizieren? Sie wissen doch, dass ich Arbeit gesucht habe. Als was? Als was denn? Groll wegen ihrer hartnäckigen Worte. Hass auf die Gleichgültigkeit der Welt, auf das quälende Elend aller Tage und zugleich unsägliche Pein. Die Gewissheit der eigenen Nutzlosigkeit. In La Prensa suchen Sie immer... Ja, Sie suchen Tellerwäscher, Hilfsarbeiter. Soll ich denn etwa als Tellerwäscher arbeiten? Nein, aber du musst arbeiten. Das Wenige, was noch übrig ist, reicht, damit Lila ihre Ausbildung beenden kann. Für weiter nichts. Sieh dir die Stiefel an, die ich trage. Sieh dir die Kleider von Lila an, alle geflickt. Lila geht jeden Tag in die Bibliothek, um keine Bücher kaufen zu müssen. Was soll ich denn tun, mein Junge? Ist gut, Mama. Ich werde arbeiten. Was wäre mir lieber, als dass du zur Schule gehen könntest? Das ist zu nichts gut. Sie setzt sich an die Nähmaschine und im Profil, unter der feinen Linie der Augenbraue, ist ihr Auge eine Schattenhöhle mit einem weißen, traurigen Funken. Ihr armer Rücken krumm und vom blauen Licht auf dem glatten Haar fällt eine Spur Helligkeit auf die Schläfe. Bist du traurig, Mama? Nein. Soll ich mit Herrn Neidert reden? Du kannst Dekorateur lernen. Gefällt dir dieser Beruf nicht? Es ist mir gleich. Die verdienen aber viel Geld. Ich sehe sie in einer ausgedörrten Landschaft. Die Ebene braun und der Himmel metallisch vor lauter Bläue. Ich bin so klein, dass ich nicht mal laufen kann. Und sie trägt mich in ihren Armen, wärmt meine Knie mit der Brust, drückt meinen ganzen kleinen Leib an ihren armseligen Körper und bettelt die Leute an um meinetwillen. Und während sie mir die Brust gibt, trocknet ein heißer Seufzer ihren Mund aus. Und von ihrem hungrigen Mund spart sie sich das Brot für meinen Mund ab und von ihren Nächten den Schlaf, um sich meiner Klagen anzunehmen. Und mit glänzenden Augen, mit ihrem in elende Lumpen gehüllten Körper, so klein und so traurig, öffnet sie sich wie ein Schleier, um meinen Schlaf zu bergen. Ja, ich werde arbeiten, Mama. Ist gut, mein Junge. Ist gut. Don Gaetano hat seinen Laden für den An- und Verkauf gebrauchter Bücher in der Calle Lavai. Der Raum ist länger und dunkler als eine Höhle. Bücher. Wohin man schaut. An der Ladentheke bedient die Ehefrau Don Gaetanos. Eine dicke, weißhäutige Frau mit kastanienbraunem Haar und mit Augen, die bewundernswert sind in ihrem Ausdruck grüner Grausamkeit. Ist Don Gaetano nicht da? Doch, da. Was gibt es? Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Aha. Er ist ein schöner Mann mit seiner kräftigen Gestalt und dem krausen Haar, das ihm in die stürmische Stirn fällt. Aber die unruhigen Gewässer seiner großen Augen unter den borstigen Wimpern flößen Misstrauen ein. Du hast also vorher in einer Buchhandlung gearbeitet? Ja, Chef. Und? Der hatte viel zu tun? Ziemlich viel. Aber so viele Bücher wie hier hatte er nicht, was? Oh, natürlich nicht. Nicht mal ein Zehntel. Ja. Wie viel willst du verdienen? Ich weiß nicht, das wissen Sie. Ich werde dir einen Peso und einen halben geben und Tisch und Bett. Du wirst es besser haben als ein Prinz. Allerdings, hier gibt es keine feste Arbeitszeit. Die meiste Arbeit fällt zwischen 8 und 11 Uhr abends an. Wie 11 Uhr abends? Was will ein Junge wie du mehr, als bis um 11 Uhr abends aufbleiben und hübsche Mädchen vorbeigehen sehen? Ist gut. Aber ich brauche das Geld. Sie müssen mich jede Woche bezahlen. Was? Sie sind misstrauisch? Nein, Senora. Aber wir sind arm. Sie werden verstehen. Schön. Komm morgen um 10. Was wollen Sie? Ich bin der neue Angestellte. Miguel! Komme schon, Senora. Ist der Kaffee fertig? Miguel! Senora! Wo sind die Hemden, die Nachbarin gebracht hat? In der kleinen Truhe, Senora. Don Miguel? Ja, Don Gaetano. Geh und kauf mir ein Avanti. Miguel? Senora! Und hol ein halbes Kilo Zucker, gut gewogen. Sauwetter. Silvio, nimm den Korb, auf zum Markt. Zum Markt? Du scheinst dich zu schämen, weil du einen Korb trägst. Aber der ehrliche Mensch schämt sich für nichts, wenn es Arbeit ist. Um 11 Uhr abends verlassen wir die Höhle und gehen zu Gaetanos Wohnung in der Calle Esmeralda. Plötzliche Traurigkeit übermannt mich, als ich der Verwahrlosung dieses Ortes ansichtig werde. Hast du eine Decke mitgebracht? Ich nicht. Wieso? In der Mansarde gibt es ein kleines Bett, aber ohne Decke. Und es gibt nichts zum Zudecken? Kein Kissen, keine Decke. Estate buono. Nimm diese. Komm. Der Verschlag, in dem der ausgehungerte Alte wohnt, ist ein absurdes Dreieck unter dem Dach. Die Glasscheibe des Ochsenauges ist zerbrochen und ständig fegt der Wind herein, bringt die gelbe Zunge einer Kerze zum Tanzen. Ich ziehe mir die Stiefel aus, die mir in eine Zeitung eingeschlagen als Kopfkissen dienen, wickle mich in die grüne Decke ein, lasse mich auf die tückische Bettstatt fallen und beschließe zu schlafen. Die Federn dringen mir in den Rücken. Es ist, als wollten sich ihre Spitzen zwischen meine Rippen bohren. Die harte Behaarung der Decke kratzt mich am Hals. Die Kante der Stiefel lässt meinen Nacken steif werden. Die Spiralen der verbogenen Federn zwicken mir ins Fleisch. Hey, Don Miguel. Ja, Don Silvio. Wieso werfen Sie diese elende Pritsche nicht auf den Müll? Io Vicente. Sagen Sie, gibt es kein anderes Bett? Auf dem hier kann man nicht schlafen. Dieses Haus ist die Hölle, Don Silvio. Die Hölle. Die Frau, das ist... Ah, Dio Vicente, was für ein Haus. Die Gestalt eines Mädchens, die mir am Tag die Gier nach Liebe in die Glieder gepflanzt hat. Ihre Reize, die sich schämen, so anbetungswürdig zu sein. Ihr Mund, der nur für große Küsse gemacht ist. Ihr fügsamer Körper schmiegt sich an das Fleisch, das nach Ernüchterung ruft und auf der Wonne seiner Hingabe beharrt, auf der prachtvollen Kleinheit seiner zerstörbaren Teile. Ich strecke einen Arm aus zu meinem armen Fleisch. Indem ich es peinige, nähere ich es langsam dem Genuss. Reglos, die Ellbogen auf die Ladentheke gestützt, verfolgt die weiße Frau mit grausamen Augen die Schritte des Ehemanns. Was für ein Haus, die Offizente. Es ist die Hölle. Es wird Streit geben, Miguel. Aber warum? Ja, sie haben keine Kinder. Ihr taugt nichts. Die Frau, der Hass. Oh, was für ein Leben. Lippen zittern, wie die Blätter zittern. Ich war einmal hübsch. Was hast du aus meinem Leben gemacht? Maria. Ich hab dir aufgeholfen. Was war denn deine Mutter anderes als eine Bagazza, die sich mit allen Männern einließ? Was hast du aus meinem Leben gemacht? Maria, sei still. Ja, und wer hat dich satt gemacht und dich gekleidet? Ich, Strunzo, ich hab dir zu essen gegeben. Was hast du aus meinem Leben gemacht, du Schweinehund? Ich war zu Hause wie eine Nelke in ihrem Topf und ich hatte es nicht nötig, dich zu heiraten. Strunzo! Wenn ich anders wäre, wenn ich mich hier rumtreiben würde, hätte ich ein besseres Leben. Weit weg von einem Schwein wie dir. Maria, ich bediene einen Kunden. Hören Sie nicht auf ihn, Senior. Sehen Sie denn nicht, dass er ein neapolitanischer Spitzbube ist? Bitte? Er verlangt 20 Pesos von Ihnen für ein Buch, das ihn 4 gekostet hat. Ja, du bist ein Spitzbube, ein Spitzbube bist du. Ich komme ein andermal wieder. Don Gaetano scheint vor Wut die Luft wegzubleiben. Plötzlich reißt er sich die schwarze Krawatte vom Hals und wirft sie seiner Frau ins Gesicht. Bestie! Bestie, gemeine Bestie! Hast du gesehen, wie er ist? Er taugt nichts, der Lump. Ich kann dir sagen, manchmal habe ich Lust, ihn sitzen zu lassen. Silvio? Signora? Wie viele Tage schuldet er dir? 3, mit heute, Signora. Sag, trau ihm nicht. Er ist ein Betrüger. Er hat eine Versicherungsgesellschaft betrogen. Wenn ich wollte, säße er im Gefängnis. Miguel! Ja, Signora? Mach kein Essen. Heute wird nichts gegessen. Wem das nicht passt, der kann abziehen. Heute haben sie sich wieder beschimpft, bis sie heiser geworden sind. Don Gaetanos Frau beschließt, als sie begreift, dass dieser nicht wie andere Male das Geschäft verlassen wird, es selbst zu tun. Hol den Tisch her, Silvio. Ihre Augen sind grüner denn je und 2 Lippenstiftflecken zieren ihre Wangen. Ich ziehe den Tisch heran. Eine schmierige Holzplatte mit vier morschen Beinen, wobei ich versuche, mich nicht mit dem Fett zu beschmutzen. Drehen um. Die Frau stellt ein weißes Bündel und die mit Tellern, Messern, Gabeln gefüllten Töpfe auf die Bretter und bindet mit Voranstrengung hochrotem Kopf den Primuskocher mit einem Bindfaden an ein Tischbein. Soll er doch im Gasthaus essen, dieser Hund. Miguel, fährst du vorne an, Silvio hinten. Schön langsam. Geh nur, du Schlampe. Geh nur. Spitzbube. Morgen kommt der Richter. Ein junger Bursche und ein Mädchen plaudern im Halbdunkel auf einem erleuchteten Balkon. Aus dem in orangefarbenes Licht getauchten Salon kommen die Klänge eines Klaviers. Nie werde ich wie sie sein. Nie werde ich in einem schönen Haus leben und eine Braut aus der Aristokratie haben. Mein ganzes Herz zieht sich von Neid und Kummer zusammen. Gleich sind wir da. Als Don Gaetano uns wieder in die Höhle treten sieht, reißt er die Arme hoch. Wir essen im Hotel, Jungs. Das gefällt dir, was, Don Miguel? Strozzo! Öde und hässlich wie ein nacktes Knie ist meine Seele. Abscheu vergällt mir das Leben in diesem schmutzigen Loch, umgeben von Leuten, aus deren Mündern nur Worte kommen, die von Gewinn oder Grausamkeit sprechen. Sie infizieren mich mit ihrem Hass, der ihre Visagen verzerrt, und es gibt Augenblicke, in denen ich in meiner Schädelhöhle einen roten Nebel spüre, der langsam hin und her wogt. Bücher! Wunderschöne Bücher! Bücher! Viele Augen ziehen mich langsam nackt aus. Gesichter von Frauen, die ich nie wieder vergessen werde. Lächelnde Münder, die mir ihren Hohn in die Augen schreien. Würde man mir ins Gesicht spucken, ich würde mich in aller Ruhe mit dem Handrücken säubern. Du sollst leiden. Und ich, Herr, werde niemals eine so schöne Geliebte haben, wie sie auf den Abbildungen der unanständigen Bücher prangen. Wunderschöne Bücher! Wir schließen. Silvio, hol die Wäsche in der Küche. Das Bündel liegt mitten in der Küche auf einem Stuhl. Als ich mich umschaue, sehe ich ein paar glühende Kohlestücke im Herd. Und ohne zu zögern, greife ich nach einem Stück glühender Kohle und werfe es auf einen Papierhaufen, der neben einem Regal voller Bücher liegt. Das ist die Stunde der jungen Mädchen und der Dichter. Leben, wie schön du bist, Leben. Welcher Maler wird das Bild des schlafenden Gehilfen malen, der träumend lächelt, weil er die Räuberhöhle seines Patrons angezündet hat? Ja, Leben, du bist schön. Leben, ist es wahr, dass ich ein kluger Bursche bin? Hast du je so einen wie mich gekannt? Am Morgen ist in der Buchhandlung alles so, wie wir es zurückgelassen haben. Die Glut ist erloschen, noch feucht von dem Wasser, das Miguel beim Abwaschen verspritzt hat. Und das ist mein letzter Arbeitstag hier. Ich mache mich daran, die Theorie des rotierenden Magnetfeldes zu studieren. Es ist ein Zeichen umfassender Intelligenz, wenn man sich an unterschiedlichen Schönheiten erfreuen kann. Silvio, Signora Neidert hat das für dich gebracht. Lehrlinge für Flugzeugmechanik gesucht. Bitte wenden an. Militärische Flugschule. Palomar de Caseros. Ja, geh heute noch, Silvio. Bind dir die blaue Krawatte um, sie ist schon gebügelt. Ich habe das Futter festgenäht. Du nimmst den Zug nach La Paternal. Als es dunkel wird, erreiche ich Palomar. Was wollen Sie? Ich bin wegen der Anzeige gekommen, Senor. Die freien Stellen sind schon besetzt. Caramba, das ist schade. Denn als halber Erfinder wäre ich hier in meinem Element gewesen. Ein Erfinder? Und was haben Sie erfunden? Aber kommen Sie doch herein. einen automatischen Anzeiger für Sternschnuppen. Ah, ja. Und eine Maschine, die in Druckbuchstaben schreibt, was man hier diktiert. Hier habe ich ein Gratulationsschreiben, das der Physiker Ricaldoni an mich gerichtet hat. Ich schaue mit einem Blick, der mir forscherhaft erscheint, in die Gesichter mit den harten Linien und inquisitorischen Augen. Abgehärtete Gesichter von Menschenbeherrschern, die mich halb neugierig, halb ironisch betrachten. Dann erklären Sie uns Ihre famose Schreibmaschine. Wenn wir mit einem Berührungsgalvanometer die elektrische Stärke messen, die von jedem Vokal und Konsonanten erzeugt wird, dann können wir die Anzahl der Amperewendungen berechnen, die notwendig sind, um eine magnetische Tastatur herzustellen, die auf die Stromstärke jedes Buchstaben reagieren wird. Die Idee ist nicht schlecht, aber Sie bedenken nicht, wie schwierig es ist, Elektromagneten zu schaffen, die auf so winzige elektrische Veränderungen reagieren. Geben Sie mir den Brief von Ricaldoni. Sehen Sie, die Schwierigkeit, auf die ich Sie hingewiesen habe, wird auch von Ricaldoni angesprochen. Er war mein Lehrer. Der Mann ist eine Koryphäe. Und haben Sie eine Ahnung von Mechanik? Ein wenig. Kinematik, Dynamik, Dampf- und Verbrennungsmotoren, Rohölmotoren. Außerdem habe ich mich mit Chemie und Sprengstoffen befasst. Eine interessante Angelegenheit. Aha. Und was wissen Sie über Sprengstoffe? Fragen Sie mich. Schön. Also, was sind Initialsprengstoffe? Fulminate sind die metallischen Salze einer hypothetischen Säure namens Wasserstofffulminat. Sie sind einfach oder doppelt. Dann sehen wir doch mal. Ein doppeltes Fulminat. Das Kupferfulminat. Das sind grüne Kristalle, die erzeugt werden, indem man Quecksilberfulminat, das einfach ist, mit Wasser und Kupfer zum Sieden bringt. Bemerkenswert, was der Junge weiß. Wie alt sind Sie? 16, Senior. Begreifen Sie, Oberleutnant. Dieser junge Mann hat eine große Zukunft. Wo zum Teufel haben Sie nur all diese Dinge gelernt? Überall, Senior. Zum Beispiel, ich sehe eine Maschine, die ich nicht kenne. Ich studiere die verschiedenen Teile von dem, was ich sehe. Nachdem ich meine Schlüsse gezogen habe, gehe ich in das Geschäft hinein und frage, und ich irre mich selten. Außerdem habe ich eine einigermaßen gut bestückte Bibliothek. Und wenn ich mich nicht mit Mechanik befasse, befasse ich mich mit Literatur. Wie? Auch Literatur? Tschä, der wird doch wohl kein Anarchist sein. Nein, nein, Herr Hauptmann, ich bin kein Anarchist. Aber ich lerne und lese gern. Und was sagt Ihr Vater zu all dem? Mein Vater ist umgekommen, als ich noch sehr klein war. Wir, die 30 Lehrlinge der Flugzeugmechanik, sind unter 200 Bewerbern ausgewählt worden. Wir machen Gymnastik, es ist nicht schwierig. Während ich den Befehlen gehorche, lasse ich die gleichmütige Weite der Ebene in mich ein. Zur Essenszeit stapfen wir durch den Schlamm zu den stinkenden Kochtöpfen. Dicht gedrängt strecken wir dem Koch die Blechnäpfe entgegen. Wir essen hastig unseren Fraß. Was würde sie sagen, wenn sie mich jetzt sehen könnte? Werde ich irgendwann einmal aus meiner elenden Lage herausfinden? Kann ich jemals ein Herr sein und nicht mehr der Junge, der sich für jede beliebige Arbeit anbietet? Bestimmt werde ich auf der Straße keine Brieftasche mit 10.000 Pesos finden. Ich werde mich niemals mit dem Leben im Mangel abfinden. Es macht mir nichts aus, keinen Anzug, weder Geld noch sonst etwas zu besitzen. Was ich will, ist, dass die anderen mich bewundern, dass die anderen mich loben. Aber ich werde eines Tages sterben und die Züge werden weiterfahren und die Leute werden wie immer ins Theater gehen und ich werde tot sein. Mausetot. Tot für das ganze Leben. Ach, könnte ich doch etwas entdecken, um niemals zu sterben. Um zu leben. Also, dann wollen wir mal sehen, wie die von Ihnen erdachte Schützengrabenkanone ist. Zeichnen Sie. Ja. Das großkalibrige Geschoss wäre in der Mitte perforiert. und würde nicht in ein Rohr eingeführt, wie es der Lauf ist, sondern auf eine Eisenstange gesteckt, wie ein Ring auf einen Finger, und in die Kammer eingepasst, wo die Patrone explodieren würde. Der Vorteil meines Systems ist, dass sich das Kaliber des Geschosses und seine Sprengladung enorm vergrößern ließen, ohne dass das Gewicht der Kanone erhöht werden müsste. Das ist gut. Aber in dem Maße, wie das Pulver sich entzündet, wird das Geschoss durch den Druck der Gase durch den Lauf getrieben. Und wenn es aus der Mündung tritt, hat das Sprengmittel sein Maximum an Energie erbracht. Bei Ihrer Erfindung geschieht das genaue Gegenteil. Es kommt zur Explosion und das Geschoss gleitet über die Stange. Und statt dass die Gase weiter Druck darauf ausüben, verfliegen sie in der Luft. Das heißt, sie reduzieren die Explosion, die eine Sekunde lang wirken muss, auf ein Zehntel oder Tausendstel davon. Sie müssen viel lernen, wenn Sie es zu etwas bringen wollen. Lernen Sie Mathematik. Disziplinieren Sie Ihr Denken. Wenden Sie es auf die kleinen, praktischen Dinge an. Glauben Sie, Herr Hauptmann? Ja, Astiat. Sie besitzen fraglos Talent, aber lernen Sie. Sie glauben, mit Denken ist alles getan. Doch Denken ist nichts weiter als ein Anfang. 2 Uhr nachmittags, am 4. Tag nach meinem Eintritt in die Militärflugschule. Trottmann, kommen Sie. Zu Befehl, Herr Unteroffizier. Ziehen Sie Ihre private Kleidung an und übergeben Sie mir die Uniform. Sie sind entlassen. Entlassen? Herr Unteroffizier? Ich habe mich keines Vergehens schuldig gemacht, das wissen Sie genau. Der Befehl kommt von Hauptmann Marquez. Das ist doch absurd. Ist das nicht vielleicht ein Irrtum? Gibt es keinen anderen Silvio Trottmann Astier außer Ihnen, oder? Also sind Sie es, das nicht zu machen. Und Sie, Herr Unteroffizier? Können Sie nichts tun? Was soll ich tun, mein Freund? Mir geht es wie Ihnen. Was erlebt man nicht alles? Der Hauptmann sagt, Ihr Platz ist in der Gewerbeschule. Hier brauchen wir keine intelligenten Leute, sondern Dummköpfe für die Arbeit. Was wird aus mir? Wenn Mama das erfährt. Ich miete ein möbliertes Zimmer für 1 Peso. 2 eiserne Betten mit blauen, von kleinen weißen Troddeln gesäumten Decken. Ein saurer Geruch hängt in der von 4 Wänden eingeschlossenen Luft. Ich drehe das Gesicht zur Wand. Gehe ich nach Europa vielleicht. Senor. Hey. Hören Sie? Senor. Ein Gesicht? Unter dem runzligen Lid liegt das Auge. Das Auge eines Irren. Die riesige Hornhaut. Die runde, in aufgewühlten Wassern schwimmende Pupille. Das Auge zwinkert traurig. Sie sind in Ihren Kleidern eingeschlafen, Senor. Da wir heute Nacht das Zimmer teilen werden, habe ich mir erlaubt, Sie zu wecken. Er ist tadellos gekleidet. Vom steifen, gestärkten Kragen bis zu den Lackstiefeln mit cremefarbenen Gamaschen ist er als jemand erkennbar, der in Geld schwimmt. Er zieht den Mantel aus. Seiner schwarzen Kleidung entsteigt eine Art fettiger Geruch. Plötzlich beunruhigt schaue ich ihn mir genauer an. Warum sind Sie so schmutzig? Das ist doch Mode. Vielen gefällt schmutzige Kleidung. Sind Sie böse, dass ich Sie so geweckt habe? Postkarten fallen aus seiner Jackentasche auf den Boden. Hastig bückt er sich, um sie aufzusammeln, und ich trete zu ihm. Es sind alles Postkarten von Mann und Frau in verschiedenen Formen der geschlechtlichen Vereinigung. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Sie gehörten einem Freund. Ich betrachte wie gebannt eine schreckliche Fotografie. Lass mich hier bleiben. Wirf mich nicht hinaus. Dann sind sie... Dann bist du also... Ja, ich bin so. Ab und zu kommt es mich an. Wie heißt du? Silvio. Sag mir, Silvio, verachtest du mich nicht? Wie alt bist du? 16. Aber du zitterst ja. Ja. Willst du... Wir können... Seine Augen lächeln wie toll. Und plötzlich, im jähen Fall seiner Kleider, sehe ich, wie sich die Spitzenborte eines schmutzigen Hemdes über einem Streifen Fleisch bauscht, den lange Frauenstrümpfe an seinen Oberschenkeln freilassen. Geh. Was? Geh, du Bestie. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Erbsen und Speck. Ich will mich vermählen. Wenn du den Mund nicht hältst, dann schlage ich dir den Schädel ein. Wer hat dir diese Schweinereien beigebracht? Mit dir will ich nicht reden. Du bist böse. Weißt du, dass du ein komischer Vogel bist? Wer hat dich so gemacht? Mein Lehrer. Damals war ich 14 Jahre alt. Ich bin immer zu ihm nach Hause gegangen. Der Diener hat mich ins Schlafzimmer geführt. Stell dir vor, er hatte mir all die Sachen aus Seide und mit bestickten Borten gekauft. Ich habe mich als Frau verkleidet. Er hat sich erhängt. Warum gehen Sie nicht zu irgendeinem Arzt? Sie sind abartig. Du hast recht. Warum wurde ich nicht als Frau geboren? Sie sind ja verrückt. Was weißt du denn? Wenn ich könnte, würde ich mein ganzes Geld hergeben, um eine Frau zu sein. Eine arme, kleine Frau. Und es würde mir nichts ausmachen, schwanger zu werden und Wäsche zu waschen. Wenn er mich nur lieben und für mich arbeiten würde. Der junge Bursche ist verschwunden. Und sein Bett zeigt nicht die geringste Spur von Unordnung. Auf der Tischdecke liegen, auseinandergefaltet, 2 5-Peso-Scheine. Ich nehme sie gierig an mich. Ich bin wie ein Hund aufs Geratewohl durch die Straßen gestreunt. Bebend vor Hass habe ich eine Zigarette angezündet und das brennende Streichholz böswillig auf eine menschliche Gestalt geworfen, die zusammengekauert in einem Portal schlief. Eine kleine Flamme züngelte auf den Lumpen. Plötzlich richtete der elende Kerl sich auf, formlos wie ein Stück Finsternis, und ich bin davongerannt, bedroht von seiner riesigen Faust. In einem Geschäft habe ich einen Revolver erstanden und ihn mit 5 Kugeln geladen, bin zu den Docks gefahren. Getrieben von meinem Wunsch, nach Europa zu gehen, habe ich mich den Offizieren, die mir über den Weg liefen, für jede beliebige Arbeit während der Überfahrt angeboten. Ich bin gelaufen wie im Trance, betäubt von dem unaufhörlichen Hin und Her, vom Kreischen der Kräne, von dem Pfiffen der Stauer, die riesige Ballen entladen. Ich muss mich umbringen. Ich brauche nicht zu sterben, aber ich muss mich umbringen. Ich ziehe den Revolver aus der Tasche. Nicht in die Schläfe, denn das wird mein Gesicht entstellen, sondern ins Herz. Wo mag das Herz sein? Ich setze den Lauf des Revolvers auf die Jacke. Ich brauche nicht zu sterben. Und der Schlagbolzen fällt. Aber in diesem winzigen Augenblick, der den Schlagbolzen vom Zündblättchen trennt, fühle ich, wie mein Geist sich ausdehnt in einen Raum aus Finsternis. Warum hast du das getan? Warum hast du mir nicht alles erzählt, Silvio? Warum bist du nicht gekommen? Was wäre aus mir geworden, wenn der Revolver geschossen hätte? Dann lägst du jetzt hier mit deinem armen, kleinen, kalten Gesicht. Silvio. Silvio. Monty ist ein tatkräftiger, großherziger Mann. Erregbar wie ein Haudegen, dürr wie ein armer Ritter. Er stellt mich als Vertreter auf Provisionsbasis an. Er überreicht mir eine Musterkollektion des nach Qualität und Preis klassifizierten Papiers. Jetzt geht's ans Verkaufen. Für jedes Kilo Papier gibt es 3 Centavos Provision. Der Anfang ist hart. Eine Woche laufe ich jeden Tag vergeblich 6 Stunden umher. Es ist aussichtslos. Verzweifelt betrete ich Obst- und Gemüsehandlungen, Stoffgeschäfte und Lebensmittelläden, schleiche um die Markthallen, antichambriere bei Apothekern und Fleischern, alles vergeblich. Dann betrete ich in der Calle Rojas eine Apotheke. Bebend vor Freude nehme ich meine erste Bestellung auf. 5 Kilo gemischtes Seidenpapier, 20 Kilo glattes Papier und 20.000 Umschläge. Es ist der erste Verkauf. Ich verdiene 15 Pesos Provision. In der Markthalle bestellt ein dicker Wurstmacher mit einem Kuhgesicht 200 Kilo Papierabfall Spezial. Ich verdiene 4 Pesos. Silvio? Che? Lucio? Du siehst aus wie ein Dandy. Ja, ich hab mich angepasst. Dann geht's dir also gut. Du hast es weit gebracht. Ich habe nicht so viel Glück wie du. Ich verkaufe Papier. Und? Verdienst du viel? Es reicht zum Leben. Du hast dich also umgestellt. Scheint so. Ich arbeite auch. Ach, du arbeitest? Ich bin Kriminalbeamter. Du, Kriminalbeamter. Du! Erinnerst du dich an Enrique? Nachdem wir uns getrennt hatten, habe ich erfahren, dass er in einem Autosalon gearbeitet hat. Und weißt du, wo er jetzt ist? Er ist im Gefängnis. Was hat er getan? Er hat im Büro einen Scheck gestohlen und gleich gefälscht. In Höhe von 5.953 Pesos. An dem Vormittag, an dem er ihn einlösen will, gibt der Besitzer des Salons ihm 2.100 Pesos, damit er sie bei derselben Bank einzahlt. Dieser Verrückte präsentiert sich in aller Ruhe bei der Bank. Und jetzt kommt's. Sie haben ihm den gefälschten Scheck ausgezahlt. Das muss eine Fälschung gewesen sein. Er fährt mit dem Wagen los und auf einer Kreuzung stößt er mit einem Schalki zusammen. Er wird ohnmächtig. Sie bringen ihn ins Krankenhaus. Der Besitzer des Salons bittet den Arzt um Enriques Kleidung, denn da muss Geld drin sein oder die Empfangsbestätigung. Stell dir seine Überraschung vor. Sie gehen zur Bank und da kommt sofort alles raus. Er wird eine große Zukunft haben, unser Freund Enrique. Struggle for life, tja. Die einen stellen sich um, die anderen gehen unter. So ist das Leben. So laufe ich, bebend vor köstlichem Ungestüm. Liebe, Erbarmen, Dankbarkeit dem Leben, den Büchern und der Welt gegenüber elektrisieren den blauen Nerv meiner Seele. Bisweilen, wenn ich meinen Rundgang beendet habe, gehe ich auf dem Markt von Flores ein Schwätzchen mit dem Hinkefuß halten. Der Hinkefuß? Hinkefuß! Komm her, Hinkefuß! Der Hinkefuß ist beliebt. Komm her, Hinkefuß. Er ist ein Galgenvogel, aller Wertschätzung würdig. Ein äußerst umgängliches Schlitzohr. Seit dem Tag, da er sich infolge eines Sturzes vom Pferd ein Bein verrenkt hat, geht er dem edlen Gewerbe des Bewachers der Fuhrwerke nach. Wenn ich ihn besuche, verlässt er den Marktstand, wo er sich mit gewissen Konkubinen bespricht, und fasst mich am Arm. Rück eine Zigarette raus, komm. Hier. Da! Che, Blonda. Sehe ich nicht aus wie ein Langfinger? Gehen wir auf Sammeltour? Na, komm her. Gehen wir. Er steckt Fettstücke, fleischige Knochen ein. Kartoffeln, Zwiebeln, einen Fetzen Leber. Er schreitet stolz wie ein König an den Händlern vorbei und selbst die geizigsten und niederträchtigsten wagen nicht, ihm ein paar Reste zu verweigern. Denn sie wissen, dass er ihnen schaden kann. Komm mit mir essen. Nein, zu Hause warten sie auf mich. Komm, sei nicht blöd. Wir machen uns ein Beefsteak mit Bratkartoffeln und es gibt Wein. Bubi! Bubi ist Botengänger, Koch, Diener und Gehilfe des Hinkefußes. Dieser hat ihn aufgenommen, wie man einen Hund aufnimmt. Stell dir vor, als neulich eine Frau an einem Stand ihr Portemonnaie öffnet, fallen ihr 5 Pesos raus. Der Bubi verdeckt sie mit dem Fuß und hebt sie dann auf. Wir gehen nach Hause und da war nicht das kleinste Fitzelchen Kohle. Hier mal fragen, ob sie dir anschreiben. Nicht nötig, antwortet mir der Teufelskerl und zieht die 5 Kröten raus. Oh, Karamba. Und das geht bis zum Überfall. Ach, Hinkefuß. Hinkefuß. Erbarmen. Wer wird sich unserer erbarmen? Wer auf dieser Erde wird sich unserer erbarmen? Wir sind elend und haben keinen Gott, vor dem wir niederknien können. Und unser ganzes erbärmliches Leben weint. Hinkefuß? Was machst denn du hier? Hast du Zeit, Blonder? Wir müssen was besprechen. Überflüssig zu sagen, dass mir etwas schwant. Ich beschließe, vorsichtig zu sein. Sag mal, Blonder, kann ich dir vertrauen oder nicht? Kann man mit dir reden? Ich weiß nicht, was du mir zu erzählen hast, aber ich sage dir schon jetzt, dass ich Geheimnisse für mich behalten kann. Ich frage nichts und sage nichts. Gut, also, lass uns was trinken. Es ist ein großer Kuh, Blonder. 10.000 Kröten mindestens. Das ist zu wenig. Wir sind 2. 3. Aber die dritte ist meine Frau. Siehst du diese Schlüssel? Dieser gehört zu einem Stahlschrank. Er ist schon seit einem Monat fertig. Und der gehört zu der Tür des Zimmers, in dem der Geldschrank steht. Ich habe ihn in einer Nacht gemacht, Blonder. Gefeilt und gefeilt. Ich habe geackert wie ein Pferd. Hast du die von ihr bekommen? Ja. Hilfst du mir? 10.000 Kröten. Gestern hat er sie in den Geldschrank getan. Woher weißt du das? Sie hat ihn gesehen. Und du gibst mir die Hälfte? Ja, halbe. Bist du dabei? Ich gratuliere dir, Hinkefuß. Was du dir da ausgedacht hast, ist großartig. Glaubst du, Blonder? Kein Dietrich, keine Spuren. Sauber, Bruderherz. Die Frau verstecken wir. Nicht nötig. Ich nehme sie in den Norden mit. Wem gehört das Haus? Einem Ingenieur. Ach. Er ist Ingenieur. Ja. Aber sag mir, Blonder, bist du dabei? Ja. Mann, ich bin es schon lange leid, herumzulaufen und Papier zu verkaufen. Genau. Dann drehen wir also das Ding heute Abend. So rasch? Er geht jeden Abend aus. Ist er verheiratet? Nein, er lebt allein in der Calle Bogotá. Und sie? Ist das Dienstmädchen. Und wer kocht? Die Köchin. Dann hat er also Geld. Du musst das Haus sehen, was da für Möbel drinstehen. Wann? Um 11. Sie wird die Tür offen lassen, wir gehen schnurstracks ins Büro, wir holen die Knete raus, teilen sie an Ort und Stelle und ich bringe sie ins Versteck. Hast du einen Revolver? Nein. Hier. Du hast in dieser Sache mit mir gerechnet, nicht? Ja, Blonder. Warum? Darum. Gehen wir, Hinkefuß. Wohin? Nach Hause. Ich muss meine Sachen richten. Heute Abend drehen wir das Ding und morgen hauen wir ab. Und wenn ich ihn verraten werde? Wenn ich das tue, verurteile ich mich für alle Zeit. Warum nicht? Dann werde ich ein Geheimnis hüten. Ein widerwärtiges Geheimnis. Und wenn ich traurig bin im Gedanken an den Hinkefuß, werde ich mich fragen, warum war ich so niederträchtig? Ah, es ist schön, das Leben, Hinkefuß. Und ich richte dich zugrunde. Ich schneide dir die Kehle durch. Was wollen Sie? Ist der Ingenieur Arsenio Vitri da? Ich werde nachsehen. Wer sind Sie? Fernán González. Ich bin Zeichner. Du bist ein Lump. Kommen Sie herein, Senor González. Einen Augenblick, Senor. Ich bin gleich für Sie da. Lump. Du bist ein Lump. Womit kann ich Ihnen dienen? Senor, ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass man heute Abend versuchen wird, Sie auszurauben. So was. Und wieso wissen Sie das? Weil der Dieb mich dazu eingeladen hat. Wer ist der Dieb? Der Anstifter ist ein Wagenwächter, der Hinkefuß genannt wird. Und seine Komplizin, ihr Dienstmädchen. Sie hat ihm nachts die Schlüssel entwendet und der Hinkefuß hat sie in ein paar Stunden nachgemacht. Und in welcher Weise sind Sie an der Sache beteiligt? Ich kenne den Hinkefuß. Er hat mir vorgeschlagen, ich solle mitmachen. Sie waren also sein Freund. Ja, aber wann wollten Sie denn kommen heute Abend? Wir wollten warten, bis Sie in den Club gehen würden. Dann sollte die Mulattin uns die Tür öffnen. Ein guter Coup. Wo wohnt dieses Subjekt namens Hinkefuß? Contarco, 1375. Und Ihre Adresse? Caracas, 824. Gut. Kommen Sie heute Abend um 10. Zu diesem Zeitpunkt wird alles gut verwahrt sein. Ihr Name ist Fernán González. Nein. Ich heiße Silvio Astier. Er drückt mir kalt die Hand und ich gehe begleitet von dem Dienstmädchen hinaus. Als ich wiederkomme, ist sie nicht mehr da. Arsenio Vitri empfängt mich in seinem Büro. Was schulde ich Ihnen für Ihre Dienste? Wie? Was schulde ich Ihnen? Sie kann man nur bezahlen. Richtig. Mich kann man nur bezahlen. Behalten Sie das Geld, um das ich Sie nicht gebeten habe. Auf Wiedersehen. Sagen Sie mir, warum haben Sie das getan? Warum haben Sie Ihren Freund verraten? Schämen Sie sich nicht, so wenig Anstand zu haben in Ihrem Alter? Es ist wahr. Es gibt Augenblicke in unserem Leben, in denen wir das Bedürfnis haben, niederträchtig zu sein. Uns bis ins Innerste zu beschmutzen. Irgendeine Schandtat zu begehen, was weiß ich, das Leben eines Menschen für immer zu zerstören. Und wenn wir das getan haben, dann können wir wieder ruhig unserer Wege gehen. Sie haben mich beleidigt. Aber es macht mir nichts aus. Ich könnte Ihnen helfen. Auch wenn 1000 Jahre vergehen, nie werde ich das Gesicht des Hinkefußes vergessen können. Er kann kommen und mir ins Gesicht spucken und ich werde nichts sagen. So ist es. Man erfüllt ein brutales Gesetz, das man in sich trägt. Das Gesetz der Grausamkeit. Aber wer hat Ihnen gesagt, dass es ein Gesetz ist? Wo haben Sie das gelernt? Es ist wie eine Welt, die auf einmal über uns hereinbricht. Haben Sie im Voraus gewusst, dass Sie eines Tages wie Judas sein wird? Nein. Aber jetzt bin ich ruhig. Ich werde durchs Leben gehen wie ein Toter. Sind Sie niemals krank gewesen? Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, dass das Leben für mich immer außerordentlich schön sein wird. Ich bin nicht pervers, ich bin neugierig auf die gewaltige Kraft, die in mir ist. Das Leben ist doch schön. Schön! Glauben Sie nicht? Doch, doch. Sie müssen freudig sein. Wissen Sie was? Sie müssen Piraten spielen, Marmorstädte bauen, lachen, Feuerwerke abbrennen. Das ist alles gut und schön, aber man muss arbeiten. Wie kann ich Ihnen nützlich sein? Schauen Sie, ich würde gerne in den Süden gehen, nach Neuquén, wo es Eis und Wolken gibt und hohe Berge. Ich würde gerne das Gebirge sehen. Sehr gut. Ich werde Ihnen eine Stelle in Comodoro beschaffen. Ich werde Ihnen bald schreiben. Ach, und verlieren Sie Ihre Freude nicht. Ihre Freude ist sehr schön. Seine Hand drückt kräftig die meine. Ich stoße gegen einen Stuhl und gehe hinaus. Das böse Spielzeug. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Roberto Arlt. Mit Silvio Astier, Sabine Tambrea. Silvios Mutter, Imogen Kogge. Lucio, Matthias Walter. Enrique, Andrei von Salwitz. Maria, Barbara Philipp. Don Gaetano, Peter Kurt. Don Miguel, Hans Diehl. Und Max von Pufendorf, Konstantin Bühler, Anjo Czernich, Max Voite, Andreas Schmidt, Michael Rotschopf und Katja Sieder. Ton Frank Klein, Andreas Narr und Martin Eichberg. Regieassistenz Christoph Richter. Bearbeitung und Regie Barbara Liebster. Produktion Deutschlandradio Kultur 2011.